this, baby. Ich weiß nicht weiter, denn ich fühle mich so leer. In dieser Welt voller Probleme fällt das Überleben schwer. Wer kann es nachvollziehen? Keiner kann verstehen, dass ich zwar weine, aber den harten schieb. Doch normal, denn ich hasse mich durchs Leben. Bin vom Hass umgeben, deshalb kipp ich Schnaps in meine Kehle. Ja, mein Körper ist stark, doch meine Seele ist weich. Und anstatt Liebe zu zeigen, bring ich mein Mädchen zum Weinen. Es tut mir leid, Baby, glaub mir. Ich werde alles besser machen, keine Angst, vertrau mir. Ich mach alles besser und das weißt du auch. Ich mach alles besser, das ist sicher wie das Weiße Haus. Ich will nie wieder deine Nähe missen. Ich will dich jeden Abend sehen, bitte bleib bei mir. Denn wenn ich deine Wärme nicht spüre, werde ich mit der Zeit erfrieren. Also gib mir die Chance, denn egal was ich tue, ey, es fickt meinen Kopf. Und egal was ich tue oder mach, ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass es dich gibt. Also gib mir die Chance, denn egal was ich tue, ey, es fickt meinen Kopf. Und egal was ich tue oder mach, ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass es dich gibt. Ich brauch diese eine Frau, denn außer ihr gibt es keine, tut mir leid, ich kann die Vergangenheit nicht ausradieren. Doch ich werd alles besser machen, Schatz. Und wenn es nicht klappt, darfst du meine Fresse hassen, Schatz. Du bist meine Eins und weil du es bleibst, sag ich, dass ich ausgetickt bin. Tut mir leid, tut mir leid, es tut mir leid. Weißt du noch, ich bin dein und du bist mein. Ich will mit dir sein bis ans Lebensende. Und mit Lebensende mein ich, bis mein Leben endet. Gib mir deine Hand und dann bleib bei mir, weil da draußen doch keiner so ist wie wir beide hier. Ich will diese Frau nicht verlieren, diesen Engel unter tausend Huren, glaube es mir. Ich werde nie wieder zu einer Flasche greifen, alles was ich will ist dich glücklich machen, Kleine. Also gib mir die Chance, denn egal was ich tue, ey, es fickt meinen Kopf. Und egal was ich tue oder mach, ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass es dich gibt. Also gib mir die Chance, denn egal was ich tue, ey, es fickt meinen Kopf. Und egal was ich tue oder mach, ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass es dich gibt.